10 Jahre, ich bin hier, immer noch keine Papier. Leute, was soll ich machen, das Problem ist nicht bei mir. 10 Jahre, ich bin hier, immer noch keine Papier. Leute, was soll ich machen, das Problem ist nicht bei mir. Denn ja, in Deutschland immer noch kein Aufenthalt. Jeden Tag und jeden Tag eine Post von Sozialamt. Jeden Tag und jeden Tag eine Post von Arbeitsamt. Meine Sorgen, die sagen zu mir, komm morgen. Ich erzähl denen meine Sorgen, die sagen zu mir, komm morgen. Ich mach meine Ausbildung, ich will keine Abschiebung. Ich mach meine Ausbildung, ich will keine Abschiebung. Zehn Jahre, ich bin hier, immer noch keine Papier. Leute, was soll ich machen, das Problem ist nicht bei mir. 10 Jahre, ich bin hier, immer noch keine Papier. Leute, was soll ich machen, das Problem ist nicht bei mir.